Kapitel 101. Maria beginnt zu weinen. Franz sagt: Ich habe einen großen Fehler gemacht. Du bist die Frau meines Lebens. Maria weint und sagt nichts. Franz sagt: Das mit Josef ist mir egal. Kapitel 102. Maria fragt: Warum bist du weggegangen? Ich hatte eine Krise. Ich wusste nicht mehr, wo ich in der Welt stehe. Jetzt weiß ich, ich liebe dich. Ich habe mich so allein gefühlt. Hör zu, Maria. Ich habe einen Plan. Ich habe eine gute Arbeit in München. Komm auch nach München. Oh. Du findest die Stadt auch interessanter als das Land. Kapitel 103. Franz legt seine Hände auf Marias Arme. Er gibt Maria einen Kuss. Maria, ich liebe dich. Bitte komm mit mir nach München. Maria lächelt. Sie nickt. Dann sagt sie: Bekomme ich dann ein paar schöne Schuhe? Ich meine, keine Schuhe aus dem Kaufhaus. Und Franz sagt: Kaufhaus? Wer zum Teufel kauft Schuhe im Kaufhaus?